Das Jahr 1917 begann in Deutschland mit dem Kohlrübenwinter. Die Menschen in den Städten litten unter Hunger und Kälte. Es fehlte an Kleidung und Schuhwerk. Hilfsdienstgesetze und Hindenburg-Programm stellten die ganze Nation in den Dienst des Krieges. Die Verluste an Verwundeten und Gefallenen waren immer schwerer zu ersetzen. Sie zwangen 1917 zur Einberufung der 19-Jährigen. Noch war kein Ende des Ringens abzusehen. Die Verfechter des Siegfriedens und die Anhänger eines Verständigungsfriedens standen einander schroff gegenüber. Da ihr eine entscheidende Offensive zu Lande nicht möglich erschien, glaubte die oberste Heeresleitung, den Sieg durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erzwingen zu können. Hatte doch der Chef des Admiralstabes von Holstendorf versichert: Ich stehe nicht an zu erklären, dass wir mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg in 5 Monaten England zum Frieden zwingen können. Die Ziffern der versenkten Tonnagen waren beträchtlich, aber England gab nicht nach. Hinzu kam, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf der Seite der Feinde Deutschlands in den Krieg eintraten. Wieder war erklärt worden: Kein Amerikaner wird das Festland betreten. Die Amerikaner können nicht schwimmen, können nicht fliegen. Doch kein amerikanischer Truppentransport konnte versenkt werden. Die Westfront stand das ganze Jahr über im Zeichen alliierter Angriffe. Die Überlegenheit der Alliierten war groß. 190 Divisionen standen 130 deutschen Divisionen gegenüber. Den vorgesehenen feindlichen Angriffen waren die Deutschen zwischen Arras und Soissons durch Rückzug ausgewichen. Am 9. April stürmten die Engländer bei Arras und drangen tief in die deutsche Front ein. Die weiteren Angriffe scheiterten. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Eine Woche später griffen 1,5 Millionen französischer Soldaten nach 10-tägigem Trommelfeuer zwischen Reims und Soissons an. Gewaltsame Erkundungen hatten den Deutschen Kenntnis von dem französischen Angriff verschafft. So stießen die französischen Divisionen, unter ihnen viele farbige Afrikaner, auf eine wohl vorbereitete Abwehr. Der französische Oberbefehlshaber General Nivelle hatte angekündigt, dass er in 24, spätestens in 48 Stunden zur Verfolgung ansetzen könnte. Am 16. April verliert er 150.000 Mann. Aber noch bleiben ihm weitere 24 Stunden. 17. April. 12 Divisionen der 4. Armee unter General Antoine werden in die Schlacht geworfen. Aber erfolglos. Am 15. Mai wird General Pétain zum Oberbefehlshaber der französischen Armee ernannt. Und General Foch wird Stabschef. Diese Personalveränderung wirkt sich an der französischen Front noch nicht aus. Am 20. Mai brechen Meutereien aus. Sie dauern 3 Wochen. Das 128. Infanterieregiment verweigert als erstes einen befohlenen Angriff. Das 288. Infanterieregiment folgt auf diesem Weg. Eine Kommission fährt zum Armeeoberkommando, um dort zu erklären: Wir sind müde. Wir wollen nicht mehr. Der Krieg soll enden. So oder so. Der 1. Juni 1917 ist der schlimmste Tag für die französische Armee. Am 2. Juni erklärt Kriegsminister Painlevé den Parlamentariern in geheimer Ratssitzung: Meine Herren, in diesem Augenblick erleben wir Stunden, die genauso ernst sind wie jene, die wir am 4. August 1914 gekannt haben. In der Front zwischen Reims und Soissons gibt es keine 2 Divisionen mehr, auf die Frankreich sich verlassen könnte. Und hier als Deckung für Paris haben wir nur noch 1 Division. 1. Juni 1917. 2 Kompanien der deutschen 78. Reservedivision greifen an. Sie können mehr als 1.000 Meter der französischen Stellungen aufrollen. Aber die Chance, noch weiter vorzustoßen, wurde nicht erkannt. Erst nach Monaten erfährt das deutsche Hauptquartier, dass genau 45 französische Divisionen gemeutert hatten. Das heißt, 75 Infanterieregimenter, 22 Jägerbataillone, 12 Artillerieregimenter, 2 Kolonialregimenter und 1 Dragonerregiment. Der neue Oberkommandierende General Philippe Pétain reist an die Front und verspricht seinen Soldaten, dass er Angriffe auf unmögliche Fernziele in Zukunft unterbinden wird. Sie glauben ihm. Die Meuterei zerbröckelt von Stunde zu Stunde. Am 13. Juni 1917 können die französischen Armeeführer melden, dass die Disziplin wiederhergestellt ist. Am gleichen 13. Juni betritt der amerikanische General Pershing den Boden Frankreichs. Ihm werden im nächsten Jahr amerikanische Regimenter, Divisionen und Armeekorps folgen. Am 22. Juli beginnt die 100-Tage-Schlacht in Flandern. Nach 10-tägigem ununterbrochenen Trommelfeuer aus 2300 Geschützen greifen 2 britische und 1 französische Armee beiderseits Ypern die deutschen Linien an. Am Ende haben die Engländer 400.000 Mann Verluste und nur geringe Geländegewinne zu verzeichnen, darunter Langemark und Paschendal. Am 23. Oktober stürmen die Franzosen die Lafaux-Ecke. Darauf müssen die Deutschen den Chemin des Dames räumen. Der Vorschlag des österreichischen Oberbefehlshabers, einen gemeinsamen Angriff auf Italien zu unternehmen, war von der deutschen Heeresleitung immer wieder abgelehnt worden. Erst als in der 10. Isonzo-Schlacht die italienische Übermacht wichtige Stellungen erobert und das österreichisch-ungarische Heer zurückdrängt, werden 7 deutsche Divisionen an die Südfront abgestellt. Der Angriff ist weit über das gesetzte Ziel hinaus erfolgreich. Eine italienische Armee wird vernichtet, die anderen müssen sich bis an die Piave zurückziehen. Das italienische Oberkommando hat 10.000 Tote, 30.000 Verwundete, 300.000 Gefangene und 3.000 Geschütze als Verluste und außerdem 400.000 Versprengte zu verzeichnen. Die deutsche Heeresleitung konnte sich aber nicht dazu verstehen, den überraschenden Erfolg an der Südfront bis zur Niederwerfung Italiens auszunutzen. Im Osten unternimmt die Revolutionsregierung Kerensky am 26. Juni eine große Offensive. Mit ihrem Scheitern erschöpft sich die militärische Kraft Russlands. Am 7. November 1917 stürzen die Bolschewisten in Petrograd, dem heutigen Leningrad, unter ihrem Führer Lenin die bürgerliche Regierung Kerensky. Lenin war von der deutschen obersten Heeresleitung aus seinem Schweizer Asyl bereits im Februar 1917 nach Russland gefahren worden, damit er Russland revolutioniere und dadurch aus der Front der Alliierten herausbreche. Lenin verkündete 3 Parolen. Sofortige Landaufteilung. Alle Macht den Räten. Frieden um jeden Preis. Das ist es, was die oberste Heeresleitung gleichfalls will. Aber auch Lenin braucht den Frieden. Deshalb unterwirft er sich den harten Bedingungen der Deutschen. Am 15. Dezember 1917 ist es soweit. An diesem Tag wird der deutsch-russische Waffenstillstand abgeschlossen. Am 3. März 1918 der Friedensvertrag von Brest-Litowsk unterzeichnet. Sowjetrussland muss auf Finnland, das Baltikum, Polen und die Ukraine verzichten. Vorher hatten die Mittelmächte schnell noch einen Separatfrieden mit der einflusslosen Regierung der Ukraine geschlossen, der den Rechtstitel zur Besetzung der Ukraine abgab. Die abgetretenen und besetzten Gebiete erforderten Sicherungstruppen. Es waren rund 1 Million Mann in Divisionen zusammengefasst, wenn auch meist ältere Leute. Immerhin, der entnervende und kräftezehrende Zweifrontenkrieg zu Lande war zu Ende. Die Entente war sich bewusst, dass der Waffenstillstand im Osten zur Überlegenheit der Deutschen im Westen führen würde. Es gab starke und drängende Kräfte, die bereit waren, Frieden zu schließen, wenn Deutschland bestimmte Bedingungen erfüllte, wie die Räumung und Wiederherstellung Belgiens. In einer Rede Anfang Januar 1918 versicherte der englische Premierminister Lloyd George: Es ist nicht unser Wunsch oder unsere Absicht, die große Stellung Deutschlands in der Welt für die Zukunft in Frage zu stellen. Wegen Elsass-Lothringen verlangte er lediglich, dass das Unrecht von 1871 in Erwägung gezogen werde. Der amerikanische Präsident Wilson erließ seine berühmten 14 Punkte, deren wichtigster, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, zu der Zeit für Deutschland zwar gewisse Einbußen bedeutet hätte, die aber nie den Umfang hätten haben können, den das besiegte Deutschland später akzeptieren musste. Die Antwort aus Deutschland auf diese Reden war ablehnend. Nicht politische, sondern militärische Überlegungen bestimmten die deutsche Haltung. Für politische Einsichten blieb kein Raum. Das zeigte sich auch bei dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Gedanken, wie wohl dieser Diktatfriede mit seinen großen Gebietsverlusten für das besiegte Russland auf die Entente wirken würde, wurden nicht erwogen. Dass er die Verständigungsbereiten in England und Frankreich ins Unrecht setzte, blieb unberücksichtigt. Bevor neue Entschlüsse zu fassen waren, hatte die deutsche Führung die Lage Deutschlands, die Situation der Verbündeten und die militärischen Möglichkeiten zu prüfen. Aber die politische Führung war schwach. So entschied die militärische Führung Ludendorff, was dann geschah. Ludendorff dachte nicht daran, die deutsche Überlegenheit politisch zu nutzen. Er ignorierte das Gewicht einer drohenden Offensive auf die Verhandlungsbereitschaft der Gegner. In seinem Glauben an den alleinigen Wert militärischer Entscheidungen übersah er, dass mit einer gescheiterten Offensive kein Druck mehr auszuüben war. Bevor für die Offensive entschieden wurde, war zu überlegen, wie es weitergehen sollte, wenn die Offensive scheitern würde. Auch diese Frage stellte er sich nicht. Sie wurde ihm auch nicht mit Nachdruck gestellt. Für ihn gab es nur die Frage, Verteidigung oder Angriff. Ludendorff schreibt, konnte die oberste Heeresleitung die im Frühjahr 1918 bestehende Gunst der Verhältnisse zu einem großen Schlage im Westen ausnutzen, oder sollte sie sich, ohne diesen Versuch zu machen, planmäßig auf die Verteidigung beschränken und nur Nebenangriffe, etwa in Italien oder Mazedonien, ausführen? Ludendorff schildert die Lage so. Der Vierbund wurde allein durch die Hoffnung auf einen Sieg der deutschen Waffen zusammengehalten. Die K&K-Armee war müde. Sie hatte 1.800.000 Mann an Gefangenen verloren. Ersatz mangelte ihr. Ihre Gefechtskraft war gering. Gegen Italien hatte sie im Wesentlichen genügt. Der Fall war ins Auge zu fassen, dass Österreich-Ungarn tatsächlich am Ende seiner militärischen Kraft angekommen sei. Dass die politische Stärke dann nicht eine Stunde länger reichen würde, war klar. Nur das Heer hielt noch die Doppelmonarchie zusammen. Bulgarien hatte alles das besetzt, was es im Frieden behalten wollte. Es war seines Gewinnes sicher, dachte nicht mehr an den Krieg, sondern nur daran, sich dieses Gewinnes im Frieden zu erfreuen. Volk und Armee waren kriegsmüde. Ich konnte über Bulgarien nur die Ansicht gewinnen, dass dieses uns treu bleiben würde, solange bei uns alles gut stünde. Die Türkei war bundestreu, aber sie war am Ende ihrer Kraft. Schließlich meint Ludendorff über die deutsche Situation an der Westfront. Die gewaltigen Kampfmittel des Feindes hatten dem Angriff ein erhebliches Übergewicht über unsere Abwehr gegeben. Diese Tatsache musste umso mehr in Erscheinung treten, je milizartiger unsere Infanterie, je größer ihr Abgang an den Tüchtigsten durch Tod und Verwundung wurde und je fühlbarer die Manneszucht nachließ. Es war auch zu erwarten, dass der Feind aus den vergangenen Kämpfen seine Lehren ziehen würde, indem er seine Angriffe auf breiten Fronten, ähnlich wie in der Doppelschlacht an der Aisne und in der Champagne im April-Mai 1917, ansetzen und den Erfolg in der Überraschung suchen würde. Überwältigender Masseneinsatz von Kriegsmitteln befähigte ihn dazu. Diese Angriffe mussten noch viel größere Anforderungen an uns stellen als die bisherigen. Die Truppe zeigte unter der Wucht der feindlichen Kriegsmittel nicht mehr die alte Widerstandsfähigkeit in der Verteidigung. Sie dachte mit Schaudern an neue bevorstehende Abwehrkämpfe und sehnte sich nach dem Bewegungskrieg. Auch waren Erscheinungen aufgetreten, nach denen das Gefüge nicht mehr so stark erschien wie zu Beginn des Krieges. Wie die Abwehr die Truppen bedrückte, so hob der Angriff ihren Geist. Ludendorff sah nur die Folgen. Den Ursachen, glaubte er, könnte durch Zackigkeit, stramme Haltung und Propaganda begegnet werden. Die Stimmung des deutschen Soldaten Ende 1917, Anfang 1918 war aber ganz anders. Der deutsche Soldat war kampfmüde geworden. Mit Phrasen war ihm nicht mehr beizukommen. Siegesmeldungen von den Fronten begeisterten niemanden mehr. Siege hatte es genug gegeben, aber keine Entscheidungen. Erfolge, ja, aber der Erfolg war ausgeblieben. In den seltenen Urlaubstagen hatte der deutsche Soldat erleben müssen, dass seine Familie unterernährt, dass die Steckrübe zum Hauptnahrungsmittel geworden war, dass die Parteien im Reichstag keinen gemeinsamen Standpunkt fanden, dass es Drückeberger gab und Kriegsgewinnler. Das deutsche Heer war nicht mehr wohlgenährt und glänzend ausgerüstet wie 1914. Es war eine armselige Armee geworden, in der nur noch wenige Offiziere, Unteroffiziere und Leute aus der Friedenszeit standen. Aber Deutschlands Aufgebot im Ersten Weltkrieg gegen Frankreich und die Briten war nie größer als in diesem letzten Kampf Anfang 1918 nach Beendigung des Zweifrontenkrieges. 238 deutsche Divisionen standen im Kampf, davon bisher 138 in Frankreich. Im März des Jahres 1918 aber waren von 238 Divisionen 197 im Westen versammelt. 59 Divisionen waren im größten Eisenbahnaufmarsch der bisherigen Kriegsgeschichte aus dem Osten hinzugekommen. 113 Divisionen standen in oder dicht hinter der Front. 84 Divisionen waren im Becken der Oise und der Schelde aufmarschiert. Diese Divisionen zählten allerdings nicht mehr 4, sondern nur noch 3 Infanterieregimenter. Sie waren jedoch reichlich mit Artillerie und Maschinengewehren ausgestattet. Die Luftwaffe, damals noch Schlachtflieger genannt, war bedeutend vermehrt und zu Geschwadern zusammengestellt worden. Dagegen war die Tankwaffe nicht genügend entwickelt worden. Dafür gab es mehrere Gründe. Materialmangel, eine Unterschätzung des von den Briten erfundenen und von den Franzosen erheblich verbesserten Tanks, sowie die Überlastung der deutschen Werkstätten mit dem Bau von Geschützen. Ludendorff sagte zu den Berichten über den Tank, dessen Bau ihm gemeldet wurde, Das sind ja alles nur fahrbare Gulaschkanonen. Damit wird nicht viel anzufangen sein. Die Deutschen rückten daher mit genau 15 Sturmwagen, gewissermaßen Versuchsexemplaren, in die Schlacht. Denn Ludendorff, der so geniale Feldherr, hatte die Bedeutung dieser neuen Waffe nicht erkannt. Er ließ bei Krupp in Essen Kanonen bauen, da er noch in napoleonischen Begriffen dachte. Ein Angriff muss mit der Artillerie vorbereitet werden, dann geht es von selbst. Im Winter 1917 auf 18 war die wirtschaftliche Situation in Deutschland mehr als bedenklich. Die deutsche Industrie war durch die Blockade abgeschnürt. Die Qualität der Lokomotiven und der Kraftwagen war gesunken, seitdem kostbare Metalle und Metallmischungen seltener geworden waren und Kessel, Motoren und Triebräder aus Ersatzstoffen hergestellt werden mussten. Der Ledermangel war am schlimmsten. Das Metall der Glocken musste sich in Granaten verwandeln. Auch das sogenannte Hindenburg-Programm, in dem die äußerste Anspannung der Kriegsproduktion gefordert wurde, brachte keinen entscheidenden Erfolg. Hindenburg schreibt darüber: Das große Kriegsindustrieprogramm, das meinen Namen trägt, vertrat ich mit der vollen Verantwortung für seinen Inhalt. Die einzige Richtlinie, die ich für seine Bearbeitung gab, lautete dahin, dass der Bedarf für unsere kämpfenden Truppen unter allen Umständen gedeckt werden müsste. Einen anderen Grundsatz als diesen hätte ich im vorliegenden Falle für ein Vergehen an unserem Heere und an unserem Vaterlande gehalten. Bei unseren Forderungen waren die Zahlen den früheren gegenüber freilich ins Riesige gewachsen. Ob sie erreicht werden konnten, vermochte ich nicht zu beurteilen. Man hat nach dem Kriege dem Programm den Vorwurf gemacht, es sei durch die Verzweiflung diktiert worden. Der Erfinder dieser Phrase täuschte sich vollständig über die Stimmung, unter deren Einfluss dieses Programm entstanden ist. Auch das Gesetz über den Kriegshilfsdienst geht auf Hindenburgs Initiative zurück. Hierzu wieder Hindenburg. An der Einbringung des Gesetzes über den Kriegshilfsdienst war ich mit ganzem Herzen beteiligt. In der Not des Vaterlandes sollten sich nach meinem Wunsche nicht nur alle waffenfähigen, sondern auch alle arbeitsfähigen Männer, ja, selbst Frauen, in den Dienst der großen Sache stellen oder gestellt werden. Ich glaubte, dass durch ein solches Gesetz nicht nur personelle, sondern auch sittliche Kräfte ausgelöst würden, die wir in die Waagschale des Krieges werfen konnten. Die schließliche Gestaltung des Gesetzes zeigte freilich ein wesentlich anderes, weit bescheideneres Ergebnis, als mir vorgeschwebt hatte. Auch Ludendorff mischte sich in die Kriegsproduktion ein. Die Munitionsvermehrung war zur Zeit von erhöhter Pulverfabrikation abhängig. Diese stand wieder in engstem Zusammenhang damit, ob die erforderlichen Ausgangsstoffe gewonnen oder angefertigt werden konnten. Schwefel und Stickstoff spielten eine besondere Rolle. Wir erstrebten etwa die Verdoppelung der bisherigen Pulvermenge. Sie wurde nach und nach erlangt, trotz vieler Störungen, trotz schwerer Explosionen und Kohlenmangels. Als das Pulverprogramm durchgeführt war, wurde der Stahl knapp. So war es eine dauernde Kette von Reibungen, bis wir unsere Absichten in der Steigerung der Munitionsfertigung erreichten. Besondere Beachtung verdiente die Ausstattung der Truppe mit den verschiedenen Munitionssorten. Die Geschossarten waren zu mannigfaltig. Es war für die Batterieführer eine Kunst, sich zurechtzufinden, und für die Kommandobehörde schwierig, die richtige Munition rechtzeitig zur rechten Stelle zu schaffen. Die Konstruktionen der Zünder ließen zu wünschen übrig. Die Friedenszünder waren nicht einfach genug. Es galt, zu besseren Arten zu kommen. Wir mussten aber wegen Rohstoffmangels Kupfer und Messing sparen. Das wirkte wiederum unseren Absichten entgegen. Ludendorff schreibt weiter: Große Beachtung fand die Neubeschaffung von Lastkraftwagen. Das Pferdematerial wurde immer schlechter, sein Ersatz floss spärlich. Wir mussten Lastkraftwagen herstellen, um das Pferd zu ersetzen. Allerdings kamen wir nun wieder mit den Betriebsstoffvorräten in Schwierigkeiten. Wir brauchten aber Lastkraftwagen auch zu Truppenbeförderungen. Es wurde der Entente infolge ihrer ungeheuren Industrie immer mehr ermöglicht, nicht nur Reserven schnell mittels Kraftwagen zu verschieben, sondern auch in großem Umfange Truppen aus ihren Quartieren auf das Schlachtfeld und von ihm wieder zurück in die Quartiere zu fahren. Das bedeutete für die Truppen eine außerordentliche physische und seelische Kraftersparnis. Wir mussten zufrieden sein, wenn es uns in dringendsten Fällen gelang, Truppen mit Lastkraftwagen zu bewegen. Schließlich kommt der naiv-lapidare Satz: Für den Tankbau war bei uns die Zeit noch nicht gekommen. Trotz dieser Knappheit an Menschen, Material und Versorgungsgütern hatte das Vertrauen des Heeres in Hindenburg und Ludendorff noch nicht gelitten. Die Person des Kaisers allerdings war der Armee mehr und mehr entrückt worden. Der Historiker Stegemann schreibt darüber. Sein von innerer Unruhe verzehrtes, mühsam zusammengehaltenes Wesen ließ keine schrankenlose Hingabe an seine Person mehr aufkommen. Aber das Symbol der Kaiserkrone, unter der die deutschen Lande im Jahre 1871 sich endlich wieder zu einem Ganzen zusammengefunden hatten, ohne fortgeschrittene politische Ideen zur nationalen Wiedergeburt zu Gast zu laden, glänzte noch über Wilhelms Haupt und spiegelte noch die Herrlichkeit des zu unerhörtem materiellen Wohlergehen gelangten Reiches. Der deutsche Schriftsteller Emil Ludwig schildert treffend die Situation des Kaisers. Die Heraufkunft Hindenburgs und Ludendorffs in der Mitte des Krieges setzte die politische Leitung des Reiches matt. Hätte der Kaiser im Sinne der Verfassung beide Gewalten in Personalunion vereinigt, so wäre das Gleichgewicht der Kräfte stabilisiert. Da er zum Reden, nicht zum Handeln fähig, dort ausfiel, wo es galt, bekämpften sich diese beiden in jedem Krieg verfeindeten Kräfte, ohne von einem übergeordneten Willen versöhnt zu werden. Vom Thron, vor den jetzt Kanzler und Generale wie vor eine Gottheit traten, die letzte Entscheidungen treffen sollte, dröhnte das Schweigen nieder. Wilhelm II. War sich dessen bewusst, dass er keine Bedeutung mehr hatte, dass er es nicht schaffte, die Einheit von Politik und Militär herzustellen. Er floh in die Verantwortungslosigkeit. Zu Prinz Max von Baden sagt er: Wenn man sich einbildet, dass ich das Heer führe, irrt man sich sehr. Ich gehe spazieren, trinke Tee. Manchmal erzählen mir die Herren des großen Generalstabs etwas, manchmal nicht. Es wäre jedoch seine Sache gewesen, im Frühjahr 1918 über Angriff oder Abwehr an der Westfront zu entscheiden. Er war der oberste Kriegsherr. Aber für ihn hatte Ludendorff den Angriff beschlossen. Er wollte den Sieg um jeden Preis und mit dem Sieg den Siegfrieden der Eroberungen und der deutschen Machtausbreitung. Hinter diesen Vorstellungen über das Ende des Krieges standen das Militär, die Beamtenschaft, der Großgrundbesitz, das Bürgertum und vor allem die Industrie mit ihren Repräsentanten, als da waren Krupp, Stinnes, Kirdorf und wie sie alle hießen. Nicht zu vergessen die Bankiers, die Deutschland in der Finanzwelt repräsentierten. Sie alle wussten ebenfalls, Argumente für eine große Offensive anzuführen. Für eine kriegsentscheidende Offensive sprach auch noch die Tatsache, dass der Hunger und die Entbehrung in der Heimat, der fehlende Mannschaftsersatz und die miserable Rohstoffversorgung später keine eigene Initiative mehr zulassen würden. Die Entscheidung war also wirklich zu treffen, wenn alles dies bedacht und überlegt worden ist, zwischen Angriff und Abwehr. Zwar hatte Clausewitz schon gelehrt, dass die Verteidigung dem Angriff überlegen sei. Seit der Marne-Schlacht hatte das auch dieser Krieg bewiesen. So schreibt der britische Militärhistoriker J.F.C. Fuller. Es erwies sich immer wieder, dass der Verteidiger stärker als der Angreifer war. Das Zusammenwirken von Kugel, Spaten und Stacheldraht zerschmetterte jeden Angriff an der Westfront, sodass es von Oktober 1914 bis März 1918 bei keiner Offensive und keiner Angriffsserie gelang, die Front in irgendeiner Richtung auch nur um 10 Meilen zu verschieben. So sahen die möglichen Angriffspläne für die Deutschen im Frühjahr 1918 aus. Es kamen 3 Angriffsstöße in Frage. Der erste, Angriff in Flandern. Der zweite, Angriff zwischen Arras und Saint-Quentin in Richtung Amiens. Der dritte, erneuter Angriff bei Verdun. Ludendorff entschied sich für den Angriff aus der Mitte, also zwischen Arras und Saint-Quentin. Der Plan erhielt den Decknamen Michael. Dieser Entschluss hierzu war aus strategischen Gründen richtig, da er sich gegen die Nahtstelle des englisch-französischen Heeres richtete. Gelang der Angriff, wurde das englische Heer vom französischen getrennt. Der britische General Douglas Haig lag mit 5 Armeen an der flandrischen Front. Die Engländer hatten schon Anfang März 1918 durch ihre Abwehr Nachricht vom drohenden deutschen Angriff erhalten. Sie waren zur Verteidigung gegliedert und bereit. Am 18. März 1918 wechselte die deutsche Heeresleitung ihr Hauptquartier. Sie ging von Spa nach Avesnes. Die Angriffsdivisionen standen in gedeckten Räumen zwischen den Ardennen und dem Scheldebecken bereit. Sie konnten im entscheidenden, letzten Moment nach vorn rücken. Damit war die Front vom Kanal bis zur Schweizer Grenze zu Angriff und Abwehr bereit. Die Heeresgruppen des Kronprinzen Ruprecht und des Kronprinzen Wilhelm standen in der Mitte. Douglas Haig hatte im Winter 1917-18 in sein Tagebuch geschrieben: Wenn die Deutschen klug sind, werden sie sich zweimal überlegen, anzugreifen, da Meßlingen ihre Lage kritisch gestalten würde. Ludendorff meldete jedoch der Form halber dem Kaiser in den ersten Märztagen 1918 die Bereitschaft des Heeres im Westen anzugreifen. Majestät, das Heer ist versammelt und wohl vorbereitet, um an die größte Aufgabe seiner Geschichte heranzugehen. Diese größte Aufgabe seiner Geschichte sollte seine letzte werden. Der Angriff beginnt am 21. März um 4.40 Uhr. In der vorderen Linie stehen 40 deutsche Divisionen. Weitere 40 können in der zweiten Staffel folgen, um den Angriff tiefer in den Feind zu tragen. Ein gewaltiger Feuerschlag der deutschen Artillerie geht auf die Front der Briten nieder. Die starr aufgebauten und von der deutschen Luftaufklärung erkannten britischen Artilleriestellungen werden in 2 Stunden zerschlagen. Anschließend werden die Gräben der britischen Infanterie bekämpft. Dann beginnt die Feuerwalze und rollt langsam vor der stürmenden Infanterie in den Feind. Dadurch können die Deutschen die erste Linie der Briten überrennen. Englands 5. Armee geht an diesem ersten Angriffstag der Deutschen zerschlagen auf die Linie von La Fère zurück. Am Abend des 22. März ist die englisch-französische Front an der Nahtstelle durchbrochen. Sir Douglas Haig, der Oberbefehlshaber der Briten, stand vor einer Katastrophe. Noch in der Nacht bat er den französischen Oberbefehlshaber Philippe Pétain um Hilfe. Pétain versuchte mit allen Mitteln, die Lücke zu stopfen und schickte die Truppen des französischen kommandierenden Generals Pellé von der lothringischen Front zu Fuß gegen den bedrohten Abschnitt. Das Korps brach ohne Gepäck und ohne Geschütze auf. Denn der Engländer hatte die Straßen nach Paris freigegeben. So war es schon einmal am 28. August 1914 gewesen, als das Expeditionskorps von Sir French über die Aisne geflohen war. Auf der deutschen Seite stürmten die Armeen der Generale von Below, von Marwitz und Uthier jedoch weiter in Richtung Somme. Diesen Angriff kommentiert Stegemann. Aber es ist nicht mehr wie einst, nicht mehr der frohe, von heller Begeisterung getragene Rausch, der die alte, im Frieden herangewachsene Armee beim Sturm in den Feind beseelt hatte, sondern die Entfesselung der in 3 Jahren stumpfsinnigen Stellungskrieges gesammelten Wut. Es ist das letzte große Opfer auf dem erkalteten Altar des Vaterlandes. Im Verlauf der Kämpfe zeigt sich, dass der linke Flügel der Deutschen am besten vorankommt. Dort kämpft Uthier. Seine Armee wird verstärkt. Pellés Divisionen können die Situation nicht retten. Die Nahtstelle wird zur klaffenden Lücke. Die Deutschen bringen ihre schweren Geschütze nach vorn. Kruppkanonen mit 120 Kilometer Reichweite, Dicke Bertha genannt, gehen bei Crépy in Stellung und beschießen Paris. In dieser Situation fordert der französische Regierungschef Georges Clemenceau von Lloyd George den Oberbefehl für den französischen Marschall Foch. Noch ehe es dazu kommt, trifft Pétain entscheidende Maßnahmen. Er wirft die erste französische Armee an die Somme. Sie stand bis zu diesem Zeitpunkt in Lothringen an der bedeutungslosen Abwehrfront. Jetzt erscheint sie vor der deutschen Armee Uthiers. Aber Uthier bleibt immer noch erfolgreich. Sein Angriff erweitert am Abend des 24. März die geschlagene Bresche. Er erreicht die Linie Albert-Roy. Für diesen Erfolg mussten die Deutschen allerdings 7 Tage stürmen. In dieser Zeit kamen sie 50 Kilometer voran. Dann waren sie abgekämpft. Trotzdem greifen sie erneut an und erreichen Montdidier. Die hochgebaute Stadt wird genommen. Aber nun ist Uthiers Armee endgültig erschöpft. Sie gräbt sich ein zwischen Moreuil und Lassigny. Die Linien erstarren wieder. Der entscheidende Durchbruch ist nicht geglückt. Die Verteidigung wird wieder stärker. Der erste Akt des deutschen Angriffs ist zu Ende. 90.000 Gefangene und 1.100 Geschütze fielen in deutscher Hand. Am 4. April beginnt der zweite Akt. Ludendorff lässt wieder gegen die englische Front antreten. Auf deutscher Seite werden ganze 15 Tanks eingesetzt, aber sie sind plump gebaut, ihre Ketten sind zu schmal, sie kommen in dem Sumpfgelände des Lys-Abschnitts nicht voran und bleiben im Morast stecken. Trotzdem kommt der deutsche Angriff bis zum 10. April vorwärts. Jetzt wird in London die Gefahr erkannt. Lloyd George greift zu allen Mitteln, um den großen Zusammenbruch der britischen Armee zu verhindern. Die britischen Bergarbeiter befiehlt er unter die Fahnen. Britische Divisionen werden aus dem unruhigen Irland abgezogen und nach Frankreich geschickt. Alle vorhandenen britischen Schiffe fahren nach Amerika, um amerikanische Soldaten an Bord zu nehmen und schnellstens nach Europa zu bringen. In dieser Situation beweisen die Briten ihre Nüchternheit. Stegemann schreibt darüber: Der letzte Schein britischer Befehlsgewalt wird geopfert und der Oberbefehl mit geschlossenen Augen in die Hände Fochs gelegt, der fortan selbstherrlich über Franzosen, Briten und Amerikaner gebietet und ihre Verbände nach Gutdünken untereinander würfelt. Clemenceau, der Tiger, bewahrt Kraft und Haltung. Er erinnert die französische Nation an die Worte, die er der sozialistischen Opposition in der Kammer schon einmal zugerufen hatte. Russland verrät uns, aber ich führe Krieg. Rumänien muss kapitulieren, aber ich führe weiter Krieg. Und ich werde Krieg führen bis zur letzten Viertelstunde. Denn diese letzte Viertelstunde gehört uns. Die deutschen Soldaten stürmen immer noch, kommen vorwärts und stoßen überall auf die wohlgefüllten englischen Magazine. Natürlich drängt sich ihnen der Vergleich mit der dürftigen eigenen Verpflegung auf. Schlechtes Brot und Kartoffeln, Steckrüben in der Heimat. Am 25. April beginnt der deutsche Angriff gegen das Kemmelmassiv. Vergebens werden von den Franzosen Reserven zum Gegenangriff vorgeführt. Der Kemmel wird von den Deutschen genommen. Wieder das Gleiche. Die Deutschen können ihre Erfolge nicht ausnützen. Ihre Bataillone sind auf die Kampfstärke von 200 Mann abgesunken. Sie sind erschöpft und sie müssen neue Kräfte sammeln. Die britischen Stellungen sind zwar erschüttert, aber zum operativen Durchbruch hat es wieder nicht gereicht, denn es fehlen die deutschen Tanks. Und die Franzosen schaffen es, mit ihren Reserven wieder rechtzeitig zur Stelle zu sein. Im großen Generalstab der Deutschen musste die Lage am 1. Mai 1918 neu beurteilt werden. Bisherige Erfolge? Die 5. englische Armee war vernichtet. Die 4. englische und die 1. und 3. französische Armee waren von anderen Fronten herangeführt worden, um dem drohenden deutschen Durchbruch zu begegnen. Diese Erfolge waren zweifellos groß, aber immer noch stand man sich frontal gegenüber. Nirgendwo war der Durchbruch und damit die Überflügelung als Ansatzpunkt zu einer Vernichtungsschlacht ermöglicht worden. Zudem sahen sich die Deutschen einem weiteren Problem gegenüber. Im März 1918 hatten die Amerikaner 83.000 Mann gelandet. Im April 118.000 Mann und für den Mai waren 240.000 Mann angekündigt. In den Ausbildungslagern der Vereinigten Staaten wurden zu dieser Zeit über 1 Million Mann zusammengefasst, die im Sommer 1918 nach Europa eingeschifft werden sollten. Die Wende bahnte sich an. Im zweiten Büro Marschall Fochs schätzte man die bisherigen deutschen Verluste recht genau auf 350.000 Mann. Und man wusste, dass die Deutschen bereits dazu übergingen, einzelne Divisionen aufzulösen, um andere aufzufüllen. Foch sagte, als ihm diese Nachricht vorgelegt wurde, »Das ist der Abstieg vom deutschen Gipfel des Erfolges.« Die französische Abwehr wusste überhaupt sehr gut über die deutschen Möglichkeiten Bescheid. Sie berechnete die deutsche Heeresstärke am 1. Mai 1918 richtig auf 240 Divisionen. General Buat, der Leiter des französischen zweiten Büros, trug Marschall Foch vor, »Von diesen 240 Divisionen stehen 208 Divisionen im Westen und 32 Divisionen an der Ostfront. Von den 208 Divisionen an unserer Front sind 143 unmittelbar im Kampf mit unseren Verbänden. 65 Divisionen haben die Deutschen noch in Reserve. Davon sind 38 voll kampffähig.« Diese Berechnung war genau. 65 Divisionen, von denen mehr als die Hälfte noch frisch war, stellten für die Deutschen noch eine erhebliche Kampfkraft dar. Der Feind war zweimal geschlagen worden. Der Durchbruch war zwar noch nicht gelungen, Ludendorff glaubte aber, im dritten Stoß mit diesen Reserven erfolgreich zu werden. So beschlossen Hindenburg und Ludendorff, am 1. Mai 1918 wiederum die geschwächten Briten anzugreifen. Ihr strategisches Ziel war zunächst Dünkirchen. Zum letzten Mal tauchte dabei Schlieffens Gedanke auf. Der deutsche Grenadier muss mit seiner rechten Schulter am Kanal stehen, an den Atlantik kommen, um die Invasion der Amerikaner unmöglich zu machen. Aber jetzt war diese Invasion bereits geglückt. Es konnte für die Deutschen sich nur noch darum handeln, die gebildeten feindlichen Brückenköpfe wieder zu zerstören, wenn der dritte Stoß gelang. Auch dafür brauchten sie aber zunächst eine Operationspause. In dieser Zeit unternahmen sie einen Stoß gegen die französische Mitte, der nur als Aushilfsangriff, als Ablenkungsmanöver gedacht war. Sie griffen an gegen das Marnebecken, gegen die Armee des französischen Generals Duchesne, der den Chemin des Dames besetzt hielt. Der deutsche Angriff gelang, trotz der Tatsache, dass den Franzosen und Briten durch gewaltsame Erkundung Tag und Stunde des Angriffs bekannt waren. Im deutschen Hauptquartier ahnt man nicht, dass dem Gegner Angriffsort und Zeit bekannt sind. Trotzdem vergehen die letzten Stunden vor dem Angriff in der Angst, die allen großen militärischen Unternehmungen vorausgeht. Das Unmögliche ist getan worden, um den Feind zu überraschen, aber das Ausmaß der Vorbereitungen ist zu groß. 1.900 Züge waren allein nötig, um die Munition nach vorn zu bringen, so dass man an der Geheimhaltung zweifelt. Das Trommelfeuer beginnt am Morgen des 27. Mai 1918 auf einer Front von 70 Kilometern von Chauny bis Reims. 3.755 Geschütze der Feldartillerie und 2.508 Haubitzen und Kanonen der schweren Artillerie nehmen daran teil. Das heißt, durchschnittlich ungefähr ein Geschütz alle 10 Meter. Zu dieser deutschen Übermacht kommt die Überraschung hinzu. Ehe das Ergebnis des Verhörs der eingebrachten Gefangenen bis zu Foch gedrungen war und dann wieder der kämpfenden Truppe bekannt gegeben werden konnte, vergingen kostbare Stunden. Die Verteidiger auf der mächtigen Höhenstellung des Chemin des Dames weichen zurück. Die Franzosen hatten sich hierzu sicher gefühlt. 4 abgekämpfte englische Divisionen waren hier eingesetzt worden. Die Deutschen dringen 18 Kilometer tief in die feindliche Front ein. Sie kommen so weit voran, wie am 10. September 1914 der Reitergeneral von Kluck. Am 28. Mai 1918 setzen sie zum Durchbruch an. Ludendorff hat die Schlacht nicht in den vorgesehenen Grenzen halten können. Der Sieg reißt ihn mit sich. Der Kronprinz eilt herbei. Er freut sich vom Chemin des Dames aus an dem Bild, das die zahllosen in Richtung Aisne vorgehenden Formationen bieten. Riesige Magazine werden erbeutet. Die dürren Pferde der deutschen Artillerie bekommen Kolik durch den plötzlichen Überfluss an Hafer. Wagenparks, Reifendepots, amerikanische Lebensmittelvorräte fallen den Siegern in die Hände. Der Krieg ernährt den Krieg. Der deutsche Soldat findet seine gute Laune wieder und hält sich von Neuem für unbesiegbar. Der Aushilfsangriff war zur Operationsschlacht geworden. Eine ganze französische Armee war überrannt worden. Paris schien wieder in greifbarer Nähe, daher wurde der Angriff fortgesetzt. Ludendorff glaubte, diesen letzten Angriff ohne schwere Geschütze vortragen zu können. Der deutsche Infanterist zog nur einige Minenwerfer und schwere und leichte Maschinengewehre mit sich. Die Artillerie konnte nicht folgen. Und Panzer besaß man auf der deutschen Seite so gut wie gar nicht. Der Angriff konnte daher nicht erfolgreich ausgenutzt werden. Erneut zeigte sich, dass Ludendorff die Bedeutung der Panzerwaffe nicht erkannt hatte. Die Franzosen greifen zur Abwehr dieses Angriffs wieder zu ihrem bewährten System der Aushilfen. Pétain bringt französische Divisionen aus der Champagne heran und der Oberkommandierende aller alliierten Armeen, Marschall Foch, wirft Truppen, die vor Paris in Reserve lagen, in die Schlacht. Die Pariser fliehen in diesen Tagen zu Hunderttausenden aus der Stadt. Als stände der Reitergeneral von Kluck wieder vor dem Tor von Saint-Denis wie 1914. Stegemann beschreibt, wie sich Clemenceau, der Tiger, in dieser Lage verhielt. Aber diesmal flüchtete die Regierung Clemenceau nicht nach Bordeaux. Der 77-jährige Tiger ging an die Front. Er forderte den Kampf bis zum letzten Mann. Die Schlacht nahm ihren Fortgang. Ludendorff hatte vergessen, dass es eigentlich eine Aushilfsoperation gewesen war. Er glaubte, dass nun hier der Durchbruch zu erzwingen war. Am 31. Mai um 14 Uhr kam die deutsche 231. Infanteriedivision in einer Breite von 25 Kilometern zwischen Château-Thierry und Dormans an das Nordufer der Marne und richtete ihre Maschinengewehre auf das Südufer, wo zum ersten Mal amerikanische Divisionen in Stellung gegangen waren. Darüber schreibt Jean de Pierre Feu, Oberst im ersten Büro des französischen Generalstabes. Ergreifend war der Gegensatz zwischen Amerikanern und den französischen Regimentern, deren Mannschaften in abgerissenen Kleidern, abgezehrt und hohläugig, sich nur mit äußerster Anstrengung aufrecht hielten. In neuen Wellen kam das Leben heran, um dem fast blutlosen Körper Frankreichs frische Kraft zu bringen. So kam es, dass in diesen Tagen der Prüfung, als der Feind zum zweiten Male an der Marne stand und uns entmutigt glaubte, wieder erwarten, ein unsagbares Vertrauen alle französischen Herzen ergriff. Indessen, Paris war erneut bedroht. England hatte den letzten Mann und das letzte Geschütz über den Kanal geschickt. Italien weigerte sich, größere Streitkräfte nach Frankreich zu entsenden. Frankreich hatte diese Maischlacht 200.000 Mann gekostet. An deren Stelle traten nun 250.000 Amerikaner. Sie waren bereits am Südufer der Marne in Stellung. Das war die Wende. Dem französischen Marschall Foch war das jedoch noch zu wenig. Am 1. Juni trat der interalliierte Kriegsrat im Schloss Trianon zu Versailles zusammen. Und am 2. Juni setzten Clemenceau und Lloyd George ihre Namen unter einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Wilson. Wir fordern weitere 100 amerikanische Divisionen zur Verstärkung, die in Monatsstaffeln von 300.000 Mann über den Ozean kommen müssten. Wie im August 1914 der französische General Gallieni im Umkreis ostwärts von Paris seine Stellungen schanzen ließ, So tat es jetzt der französische General Guillaumat. Am 4. Juni trat Clemenceau vor die Kammer und sagte die berühmt gewordenen Worte: Ich schlage mich vor Paris, ich schlage mich in Paris und ich schlage mich hinter Paris. Wir weichen, aber wir werden uns nicht ergeben. Die Deutschen standen wieder vor der französischen Hauptstadt. Aber ihre Kraft war erlahmt, ohne dass es die Franzosen schon richtig begriffen hatten. Die Front begann wieder zu erstarren. Bei den Deutschen fehlten die Panzer. Jeder weitere Angriff stieß von nun an auf einen abwehrbereiten Feind. Am 9. Juni greift die 18. Deutsche Armee mit 14 Divisionen auf einer Breite von 25 Kilometern zwischen Montdidier und Noyon an. Wieder beginnt der Angriff nach alter napoleonischer Taktik mit der Artillerievorbereitung. Diesmal waren die Franzosen aber nicht mehr überrascht. Die tief gestaffelte französische Artillerie schießt sofort zurück. Auch dieser Angriff gewann noch einmal Schritt für Schritt nach Süden an Boden. Aber eben nur Schritt für Schritt und nicht, wie es mit Panzern möglich gewesen wäre, Sprung für Sprung. Die Deutschen schoben von neuem einen schmalen Angriffskeil in die französische Front, aber damit machten sie ihre Flanke verwundbar. Der Gegenstoß des Feindes in diese Flanke begann am 11. Juni und wurde sehr schnell zum Gegenangriff. Auf alliierter Seite wurden zahlreiche Panzer eingesetzt. Sie durchbrachen die dünnen, flüchtig befestigten deutschen Linien. Der deutsche Vormarsch auf Compiègne musste eingestellt werden. Ludendorff blieb nichts anderes übrig, als den Abbruch der Schlacht zu befehlen. Hierzu schreibt Stegemann: Die großen Schlachten hatten zu großen Erfolgen geführt. Aber die taktischen Siege, die mit ganzem Herzen gesucht und in heldenhaftem Ansturm gewonnen worden waren, büßten im Intervall der einzelnen Kampfhandlungen stets so viel von ihrer Kraft ein, dass die strategische Auswirkung darüber verloren ging. Jede Operationspause gefährdete den Enderfolg. Es gab kein anderes Mittel als den Verzicht auf die Führung der Offensive, nachdem die Frühlingsschlachten den Feind weder zum Frieden gezwungen noch zu einer Verständigung willig gemacht hatten. Der Staatssekretär von Kühlmann hielt im Reichstag um diese Zeit eine Rede. Deutschland ist bereit, Friedensvorschlägen Gehör zu schenken und weiß, dass der Krieg durch die Waffen allein, ohne diplomatische Verhandlungen, nicht beendet werden kann. Ludendorff erzwang Kühlmanns Entlassung. Auf der Seite der Alliierten gab es solche Gegensätze zwischen der politischen und militärischen Führung nicht. Bei Bar-le-Duc wurde die erste amerikanische Armee gebildet, bei der jede einzelne Division nicht weniger als 28.000 Mann zählte. Im Juni 1918 waren weitere 275.000 amerikanische Soldaten gelandet worden. Damit hatte die Kopfstärke der Amerikaner die erste Million überschritten. Der letzte deutsche Aufmarsch verlief mühsam, aber im Wesentlichen ungestört. Der Angriffsplan ging auf die beiderseitige Umfassung der Stadt Reims und des Reimser Bergwaldes aus. Um einem drohenden Flankenangriff des Gegners zu begegnen, kam alles darauf an, dass der Angriff rasch und wuchtig durchgeführt wurde. Aber an eine Überraschung des Gegners war nicht mehr zu denken. Der deutsche Angriffsplan, Tag, Stunde, Absicht und Kräfte waren den Franzosen wieder bekannt geworden. So konnten sie ihre Abwehr zweckmäßig ordnen. Die erste Stellung wurde geräumt, sie sollte den Deutschen überlassen werden, damit sie dann umso schärfer aus der zweiten Stellung mit gesammelten Kräften geschlagen werden konnten. Am 16. Juli 1918, kurz nach Mitternacht, begann die deutsche Artillerievorbereitung. In Paris hörte man den Kanonendonner. Aber nicht nur den Donner der deutschen Kanonen, sondern vom ersten Moment der deutschen Feuereröffnung an schossen britische, amerikanische und französische Kanonen zurück. Es war ein Duell der Artillerie. Wind und Wetter waren für die Deutschen ungünstig. Die Gasgranaten hatten nur geringe Wirkung. Als die deutsche Infanterie nach vierstündiger Angriffsvorbereitung antritt, trifft sie an der Marne auf starken, in der Champagne auf schwachen Widerstand. Der erste französische Graben ist leer, aber aus dem zweiten Graben schlägt ihnen verheerendes Maschinengewehrfeuer entgegen. Als es Abend ist, sind die Deutschen lediglich im Besitz der Höhen, die der Feind freiwillig geräumt hat. Der Verteidiger braucht keine Sorge zu haben, dass die Deutschen zu einem strategischen Durchbruch kommen. Die alliierten Geschützstellungen sind so tief gestaffelt, dass es der deutschen Artillerie unmöglich ist, sie zu erreichen. Trotzdem gelingt es im Morgengrauen des 17. Juli ersten deutschen Kompanien in Fähren die Marne zu überschreiten. Es gelingt ihnen sogar Brücken zu bauen. Aber sie können keinen so großen Brückenkopf bilden, aus dem ein Schlag mit operativer Bedeutung hätte geführt werden können. Alle Versuche, den Brückenkopf zu erweitern, scheitern am Widerstand des tief gestaffelten Feindes, dessen Infanterie mit Tanks zu Gegenangriffen übergeht. Die entscheidende Krise ist da. Ludendorff fährt nach der Meldung dieses ersten starken Gegenangriffs mit seinem engsten Stabe nach Rethel ins Hauptquartier der Heeresgruppe des Kronprinzen und muss hier den Entschluss fassen, das Südufer der Marne zu räumen und auf die Fortsetzung der Schlacht zu verzichten. Das war das Ende. Nun konnte Marschall Foch seinen Gegenangriff ansetzen. Er tat es unverzüglich. 18. Juli. Der französische General Mangin greift an, um den Deutschen in die Flanke zu stoßen. Er hat das Glück, dass in der Nacht auf den 18. Juli ein starkes Gewitter niedergeht, dessen Donnern das Rattern der Panzerketten und den Marsch der vorrückenden Divisionen verschlingt. Die Franzosen hatten ihre Taktik geändert. Sie verzichteten auf Trommelfeuer und begannen ihren Angriff sofort mit der Feuerwalze. Das heißt, sie begnügten sich nicht damit, lediglich eine Stellung gründlich zu zerschlagen, sondern sie schossen ihre Infanterie und mehr noch ihre Panzer buchstäblich nach vorn. Panzer und Infanterie folgten dem Artilleriefeuer. Das war der neue Gedanke. Den Tankangriff, der bei Cambrai aus dem Stegreif unternommen worden war, hatte man in der Zwischenzeit zur Methode ausgebildet. Die Artillerie schoss, der Panzer folgte unmittelbar und hinter ihm stürmte die Infanterie. Die kleinen französischen Tanks in der Fabrik von Renault gebaut, brachen in die deutschen Stellungen ein und richteten ihre Maschinengewehre flankierend gegen die deutsche Infanterie. Damit war die Schlacht für die Deutschen verloren und der deutsche Angriffsgedanke war, wie es Stegemann formuliert, zum zweiten Mal in der Marne ertrunken. Noch gingen die Deutschen planmäßig zurück. Aber sie gingen zurück. Kein Gedanke mehr, Reims zu nehmen. 70 deutsche Divisionen sind abgekämpft, abermals zur Abwehr verurteilt. Als die Front sich an der Vesle wieder festigte, verfügte Ludendorff nur noch über 28 frische Divisionen. Ein Dutzend abgekämpfter Divisionen musste aufgelöst werden, um die Lücken zu füllen. Diese Enttäuschungen übertrafen die Widerstandskraft sowohl des Heeres als auch der Heimat. Nun war der letzte Akt der Tragödie gekommen. Am 8. August 1918 begann Marschall Foch den nächsten Gegenangriff mit zwei alliierten Armeen zwischen Albert und Moreuil. Sie überrannten die deutschen Linien und rissen in das Verteidigungssystem eine breite Lücke. Der britische General Rawlinson stieß 18 Kilometer mit seinen Panzern durch die deutsche Front. Damit war der Durchbruch geglückt. Der Feind hatte 12 deutsche Divisionen zerschlagen. Er selbst war ungeschwächt und, das war das Wesentlichste, seine Übermacht vermehrte sich unaufhörlich, denn die Amerikaner griffen von Tag zu Tag stärker ein. Ludendorff kam nun zu der Überzeugung, dass dieser Feindangriff gegen die deutschen Flanken die Kraft der deutschen Verteidiger überstieg. Über diesen 8. August 1918 sagte er: Der 8. August ist der schwarze Tag des deutschen Heeres in der Geschichte dieses Krieges. In seinen Erinnerungen wird Ludendorff später schreiben: Der 8. August stellte den Niedergang unserer Kampfkraft fest und nahm mir bei solcher Ersatzlage die Hoffnung, eine strategische Aushilfe zu finden, welche die Lage wieder zu unseren Gunsten festigte. Ich gewann im Gegenteil die Überzeugung, dass die Maßnahmen der obersten Heeresleitung, die ich bisher, soweit dies im Kriege möglich ist, auf sicherer Grundlage aufbauen konnte, dieser jetzt entbehrten. Das Kriegführen nahm damit, wie ich mich damals ausdrückte, den Charakter eines unverantwortlichen Hasardspieles an, das ich immer für verderblich gehalten habe. Das Schicksal des deutschen Volkes war mir für ein Glücksspiel zu hoch. Der Krieg war zu beendigen.